Erster Jahwe, wer darf bei dir wohnen? Wer darf auf deinem Berg sein? Zweiter, ein Mensch lebt gut. Er tut Gutes. Er sagt immer die Wahrheit. Dritter, er spricht nicht schlecht über andere. Er tut niemandem Böses. Er beleidigt seinen Nachbarn nicht. Vierter, er mag keine schlechten Leute. Er ehrt Menschen, die Gott lieben. Er hält sein Wort. Auch wenn es ihm schadet. Fünfter, er nimmt kein Geld für geliehenes Geld. Er nimmt kein Bestechungsgeld. Er schadet keinem Unschuldigen. Wer so lebt, bleibt immer stark.